B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Am Mikrofon Nina Landhofer und dies sind einige unserer Themen. Hickhack, die Ukraine nach der Präsidentschaftswahl. Wahlkampf, Gordon Brown drückt auf die Tränendrüse. Und Sorgenkind, das Kosovo 2 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung. Julia Timoschenko hatte es angedroht und dann auch getan. Sie hat das Wahlergebnis der ukrainischen Präsidentschaftswahlen letzte Woche angefochten. Und hat einen ersten juristischen Erfolg zu verbuchen. Das Verwaltungsgericht in Kiew hob das amtliche Endergebnis vorerst auf. Der alte Präsident nun hat Bilanz gezogen und fühlt sich nicht für die Spaltung des Landes verantwortlich. Stefan Lark berichtet. Fast hatte man in der Ukraine bei dem ganzen Hickhack um die Anerkennung des Wahlsieges von Oppositionsführer Janukowitsch den noch amtierenden Präsidenten Juschenko vergessen. Er war bereits in der ersten Wahlrunde eindrucksvoll abgewählt worden. Er kam gerade auf gut 5% der Stimmen, wegen des politischen Dauerstreits zwischen ihm und seiner einstigen Weggefährtin, Premierministerin Timoschenko. Mein größter Fehler in den vergangenen 5 Jahren war es, Timoschenko als Regierungschefin zu akzeptieren. Hätten wir einen konstruktiven Politiker auf dem Posten des Premierministers gehabt, so wären die orangefarbenen Kräfte weiterhin an der Macht. Julia Timoschenko habe also alles verdorben. Er selbst sieht keine Mitverantwortung für den Reformstau, für die wirtschaftliche Misere des Landes und die Spaltung der Ukraine. Dabei hatte er mit der Annäherung an die NATO und seiner russlandfeindlichen Haltung stark polarisiert. Dass sich nun die Wähler für einen Kurswechsel in der Ukraine entschieden haben, sei vor allem von Moskau gesteuert worden. Ich bin überzeugt, dass die zweite Wahlrunde mit Janukowitsch und Timoschenko das beste russische Projekt seit 1991 war. Juschenko fügte hinzu, er selbst stünde für den Posten des Premierministers nicht zur Verfügung. Auch wolle er nicht Leiter der Nationalbank werden, er habe schließlich seine Prinzipien. Doch dürfte er für das Amt des Regierungschefs ohnehin nicht gefragt werden. Im Lager Janukowitschs gilt der Drittplatzierte des ersten Wahlgangs, Wirtschaftsexperte Sergej Tigipko, als heißer Kandidat. Damit es dazu kommt, müsste sich aber eine neue Koalition im ukrainischen Parlament finden. Noch hat Timoschenko eine brüchige Mehrheit. Dort legte man den Termin für die Amtseinführung Janukowitschs auf Donnerstag kommender Woche. Es darf nur nichts dazwischen kommen, denn Timoschenko legte, wie mehrfach angekündigt, offiziell Beschwerde gegen das Wahlergebnis ein. Entgegen der Einschätzung internationaler Beobachter bleibt sie bei ihrem Vorwurf der massiven Wahlfälschung und sieht sich als Siegerin der Präsidentschaftswahl. Wohlmöglich ist diese Entscheidung das letzte Kapitel im ukrainischen Präsidentschaftswahlkrimi. Nach der durchweg positiven Beurteilung der Wahl durch internationale Beobachter wäre ein Erfolg Timoschenkos vor Gericht eine Sensation. Anfang Mai wird in England gewählt und das Stimmungsbild ist seit Monaten eindeutig. Die regierende Labour-Partei kommt aus dem Stimmungstief nicht heraus. Die miesen Umfragewerte werden vor allem Premier Gordon Brown angelastet. Der ist einfach kein Tony Blair. Nicht so charismatisch, nicht so medienwirksam. Um das Ruder in der Zielgeraden noch herumzureißen, arbeitet Brown jetzt spürbar an seinem Image. Sebastian Hesse hat den Wahlkampf beobachtet. Gordon Brown, he runs the country and is one of the most famous men in Britain. But to many of us, he remains a complete mystery. Gordon Brown regiert das Land und ist einer der bekanntesten Männer in England. Doch vielen von uns ist er vollkommen rätselhaft geblieben. Mit diesem Intro begann ein einstündiges Fernsehinterview, in dem sich der Mann vorstellte, der seit 3 Jahren in Downing Street Number 10 residiert. Ich denke, es ist wichtig, dass die Leute wissen, wer man ist, dass sie alle Fragen stellen dürfen. Das hat es so bislang nicht gegeben. 10 Jahre lang war Gordon Brown Schatzkanzler unter Tony Blair, eine graue Eminenz, ein Strippenzieher im Hintergrund. Als Premier ist er ähnlich schemenhaft geblieben und man ahnt, wie quälend für ihn belangloses Geplauder ist. Do you have your own private loo as Prime Minister? No. Really? No. Well, who do you have to share it with? The rest of the building. Haben Sie eigentlich als Regierungschef ein eigenes Klo? Will Talkmaster Piers Morgan wissen? Nein, antwortet Brown geduldig, das teile er mit allen Downing Street Beschäftigten. Und dann folgen ein paar harmlose Bekenntnisse. Als Student in den wilden 60ern habe er sehr viel Bier getrunken. I don't know, a few pints of beer, but it was only beer. It's the late 60s, you must have been knocking back. Probably about half a dozen. Really? Ein halbes Dutzend Pints am Abend habe er schon gepichelt, Das sind über 3 Liter. Sport und seine politische Karriere, das habe ihn vollständig in Beschlag genommen. So sehr, dass ihm privates Glück erst spät beschieden war. Im Jahre 2000, damals 49-jährig, ehelichte Brown die heutige First Lady Sarah. We were up in Scotland and went for a very nice walk along a beach and Gordon asked me to marry him on that day. It was just very gentle and very romantic. Sehr sanft und romantisch habe er an einem schottischen Strand um ihre Hand angehalten, bekennt Sarah Brown. Und dann steigen dem bulligen Staatsmann die Tränen in die Augen, als die Sprache auf seine erstgeborene Tochter kommt, die als Frühchen zur Welt kam und nicht überlebte. She was baptized and we were with her and I held her as she died. Wir haben sie noch taufen lassen und dann starb sie in meinen Armen. Später bekamen die Browns noch 2 Söhne und so öffnete sich der grobschlächtige Mann, der als Arbeitstier und wüterig gilt, ein wenig zumindest, auch wenn die Fragen nie unangenehm wurden. Das kommt noch früh genug. Brown wird Anfang März dem Irak-Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen, dann folgen 3 Fernsehduelle mit seinem konservativen Herausforderer David Cameron. Tough in der Sache, menschlicher in der öffentlichen Wahrnehmung, so vermutlich die künftige Selbstdarstellung. Hartz IV muss reformiert werden, das entschied kürzlich das Bundesverfassungsgericht. Insbesondere die Sätze für Kinder seien nicht gerecht und unzureichend, so der oberste Gerichtshof. Schulausflüge, Nachhilfe, Sportangebote, viele deutsche Kinder können davon nur träumen. Und es ist eine Binsenweisheit, dass sich durch Bildungsferne der Kinder die Armutsspirale nur weiterdreht. Doch auch unsere polnischen Nachbarn haben mit Kinderarmut zu kämpfen. Ein Viertel der Kinder dort gelten als arm. Ludger Kacmierczak berichtet. Schlimmer als das leere Portemonnaie sind die traurigen Kinderaugen, erzählt eine junge Mutter, die ihren Namen lieber nicht nennen möchte. Sie schämt sich. Arm zu sein, sagt sie, sei demütigend. Am schlimmsten ist es, gegen Ende des Monats in einen Laden zu gehen. Dann weiß ich, dass es nur für das Nötigste reichen wird. Dem Kind aber kann ich das nicht erklären. Es will dies und das haben und es weint natürlich. Nur, dass manche Kinder weinen, weil sie das tolle Spielzeug nicht bekommen, während mein Kind weint, weil ich das Schokostäbchen nicht kaufen kann. Da tut einem das Herz weh. Laut einer aktuellen Statistik ist jedes 4. Kind in Polen von Armut betroffen. Und arm heißt, dass einer Familie weniger als 60% des polnischen Durchschnittslohnes zur Verfügung stehen. Das sind derzeit umgerechnet etwa 400 Euro. Es sei jedoch kurzsichtig, Armut nur anhand von solchen Zahlen zu definieren, sagt der Soziologe Wiesław Wagoczynski. Wenn man als Bezugspunkt etwas nimmt, das in einer normalen Gesellschaft für selbstverständlich gehalten wird, beispielsweise die Möglichkeit, eine Woche im Jahr Urlaub zu machen, dann liegt Polen innerhalb der EU an letzter Stelle. Auch wenn es darum geht, die Wohnung zu heizen, ist Polen Schlusslicht. Und verhältnismäßig schlecht sieht es auch aus, wenn gefragt wird, wie oft Familien Fleisch oder überhaupt eine vollwertige Mahlzeit essen können. Der Staat hat das Problem lange verkannt und Armut fast ausschließlich mit Altersarmut gleichgesetzt. Die Fehler, so räumt Michał Boni, der Berater des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk, ein, seien gleich nach der politischen Wende begangen worden. Mittlerweile gibt es für sozial schwache Familien zwar ein erhöhtes Kindergeld und eine Art Ernährungsfonds, damit möglichst jedes Kind zumindest in der Schule etwas zu essen bekommt, doch die staatlichen Mittel reichen vorne und hinten nicht aus. Ohne die Unterstützung durch private Hilfsorganisationen kämen viele Familien, insbesondere im strukturschwachen Nordosten des Landes, nicht über die Runden. Wenn es mal wieder schwierig wird, dann kaufe ich ein Päckchen mit 200 Gramm Schnittkäse für die Kinder. Mein Mann und ich, wir essen davon nichts. Wenn dann die Leute von der Stiftung kommen, frage ich immer lachend, na, und wann gibt es mal wieder Schnittkäse für uns? Wir essen stattdessen Pilze, die wir selbst gesammelt haben, oder knabbern die Knochen vom Suppenfleisch ab oder essen Marmelade, die wir von meiner Mutter bekommen. Es sind Initiativen wie die sogenannte Lebensmittelbank oder die Warschauer Gesellschaft für Kinderhilfe, die da einspringen, wo der Staat versagt. Allein die Aktion Hampelmann, die Akcja Pajacik, sorgt dafür, dass 3.500 Kinder in 148 Städten und Dörfern in der Schule kostenlos ein Mittagessen bekommen. Das Problem der Kinderarmut haben Polens Politiker zwar erkannt, aber es wird noch lange dauern, die Versäumnisse vergangener Jahre wieder gut zu machen. Kinderarmut in Polen, darüber berichtete Ludger Kacmierczak. Das Prager Wochenmagazin Reflex macht mobil gegen Skandale in der Politik. Auf ihren Titelblättern nimmt sie das Geschehen aufs Korn. Die Fotomontagen sind provokativ und öfter äußerst derb. Gezeigt werden Politiker als Vampire, als Rocker mit schweren Lederjacken oder als Schweine mit Rüssel im Gesicht. Aufrütteln will die Zeitung, auch 20 Jahre nach der Wende mangele es im Land an demokratischer Kultur. Kilian Kirchgessner. Redaktionskonferenz beim tschechischen Nachrichtenmagazin Reflex. Die Journalisten besprechen die Themen der aktuellen Woche und das Titelbild. Meistens bringen sie eine Fotomontage auf ihrer ersten Seite und meistens kriegen sie dafür gehörig Ärger. Es sind sarkastische Karikaturen, die schon zum Markenzeichen des Magazins geworden sind. Es geht darum, auszudrücken, was die Leute denken, sagt Pavel Schaffer, der Chefredakteur von Reflex. Das ist wie in dem Märchen. Man braucht einen, der ruft, der König ist nackt. Die Leute haben das schon gesehen, aber dass es auch jemand äußert, das wirkt wie eine befreiende Katharsis. Auf jeden Fall ist es frech, was sich die Redakteure ausdenken, auch wenn es nicht immer geschmackssicher ist. Zuletzt haben sie den landesweit bekannten Prager Oberbürgermeister Pavel Bähm wegen seiner dubiosen Kontakte und ungeklärter Finanzen mit einem Schweinerüssel abgebildet. Hat er ausgegrunzt, lautete die provokante Frage dazu. Und nach dem Sturz der Regierung mitten in der tschechischen Ratspräsidentschaft bildete das Magazin das mitschuldige Staatsoberhaupt Václav Klaus als Vampir ab. Mit spitzen Ohren, furchterregend starrenden Augen und blutigen Lippen. Der als äußerst eitel geltende Präsident tobte vor Wut, als er das Bild sah, so wird überliefert. Und angeblich erließ er Anweisung, den Chefredakteur des Magazins nie mehr zu Pressekonferenzen einzuladen. Der sieht das gelassen. Die Medien sind doch dazu da, die Macht zu kontrollieren. Und nichts anderes tun wir. Nehmen wir die Karikatur vom Oberbürgermeister mit dem niedlichen Schweineschnäuzchen. Sie müssen wissen, dass in seinem Rathaus auf ganz eigentümliche Weise 800 Millionen Kronen einfach so verschwunden sind. Da ist doch so eine Karikatur angebracht. Wenn es den Vorfall mit dem verschwundenen Geld nicht gäbe, würden wir schließlich auch auf solche Titelblätter verzichten. Die Satire als Waffe, so sieht das die Redaktion. Es sei an der Zeit gewesen, etwas zu unternehmen. Seit Jahren schon schreibt das Magazin kritische Kommentare, bringt Enthüllungsgeschichten und klopft den Politikern auf die Finger. Geändert habe sich so gut wie nichts, klagt Chefredakteur Pavel Schaffer. Auf die Karikaturen aber reagierte die Öffentlichkeit wenigstens. Wir haben erwartet, dass es nach der politischen Wende vielleicht ein Jahrzehnt dauert, bis sich die politische Kultur stabilisiert. Aber wir haben das genaue Gegenteil feststellen müssen. Die politischen Parteien gehen immer mehr in den Besitz der örtlichen Mafia über, die Verbindungen mit dem Business werden immer enger und die Politiker versuchen manchmal nicht einmal mehr, das geheim zu halten. Die Situation ist wirklich schlecht. Korruption und Vetternwirtschaft sind das bevorzugte Ziel der Reflex-Redaktion. Es geht aber auch um Ehrlichkeit in den Parteien und um politische Kultur. Eine der Lieblingskarikaturen von Chefredakteur Pavel Schaffer zeigt einen Spitzenkandidaten der tschechischen Sozialdemokraten. Der hat als Reaktion auf die Wirtschaftskrise in einem später dementierten Interview vorgeschlagen, sich an Hitler ein Beispiel zu nehmen. Der habe mit der Aufrüstung schließlich die Wirtschaft angekurbelt. Reflex zeigte den Sozialdemokraten daraufhin als Hitler und wurde umgehend verklagt. Die tschechischen Richter reagierten mit Humor und wiesen die Klage mit dem Hinweis zurück, dass die Fotomontage immerhin eine reale Grundlage habe. Was ich mache, dahinter stehe ich auch, sagt Karikaturist Ignaz Schiha. Es ist nicht übertrieben oder beleidigend, wenn man es mit dem vergleicht, was die Politiker alles anstellen. Ein weiteres Verfahren wegen Verleumdung ist derzeit vor den tschechischen Gerichten noch anhängig. Die Redaktion von Reflex ist aber sicher, dass sie auch diesmal wieder Recht behalten wird. Im Kosovo ist es ruhig geworden. Das heißt aber nicht, dass mit der ehemaligen serbischen Provinz alles in Ordnung ist. Noch immer stehen 10.000 Soldaten der NATO-Schutztruppe KFOR im Kosovo, darunter 1.500 Deutsche. Die Europäische Union ist mit 2.000 Mitarbeitern vor Ort. Das alles soll helfen, die Unruheprovinz zu stabilisieren und in einen Rechtsstaat zu verwandeln. Morgen jährt sich zum zweiten Mal die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo, ein umstrittener Akt damals. Bis heute haben 65 Staaten das Kosovo anerkannt, darunter 22 Mitgliedsländer der EU. Das Kosovo ist nach wie vor eines der Sorgenkinder der europäischen Politik. Wenn morgen zum Unabhängigkeitstag Erfolgsmeldungen verkündet werden, dann bedarf das einer kritischen Betrachtung. Thomas Franke berichtet. Die Hymne des unabhängigen Kosovo. instrumental. Sich auf einen Text zu einigen, ist im Kosovo unmöglich. Der serbische Teil der Bevölkerung lehnt bereits Kosovo als Staat ab. Als Premierminister Hashim Thaci vor 2 Jahren die Unabhängigkeit des Kosovo verkündete, erklang provisorisch die Melodie der Ode an die Freude. Und die Unabhängigkeitserklärung erfolgte eng abgestimmt mit führenden EU-Mitgliedsländern und den USA. Die Albaner feierten das als Sieg, die Serben antworteten mit Unruhen. Das Problem der Nationalhymne zeigt exemplarisch, wie unmöglich eine normale Entwicklung des Kosovo ist. Die Provinz ist geteilt in einen albanisch dominierten Süden und einen kleineren Norden. Dort leben vor allem Serben. Und sie ignorieren den kosovarischen Staat, beziehen Renten und Gehälter aus Serbien, zahlen mit serbischen Dinar. Auch auf der albanischen Seite hetzen Nationalisten gegen Serben und vor allem gegen den Einfluss Serbiens. Immerhin ruhen die Waffen und Serbien hat sich an den Internationalen Gerichtshof gewandt. Der soll prüfen, ob die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo mit dem Völkerrecht vereinbar ist. Skender Hüseyni, der Außenminister des Kosovo, mutmaßt, dass Serbien damit nicht nur juristische Ziele verfolgt. Die ganze Übung ist von Serbien nur angestrengt worden, um Zeit zu gewinnen. In der Hoffnung, dass das Kosovo in der Zwischenzeit instabil wird. Die Serben verwenden viel Mühe darauf, das Kosovo im Norden zu destabilisieren. So können sie später sagen, sehen Sie, die Idee der Unabhängigkeit des Kosovo war falsch. Aber ich kann Ihnen sagen, diese Hoffnung der Serben ist vergeblich. Denn Kosovo hat bereits bewiesen, dass es ein ganz normales Land ist. Genau das ist das Kosovo nicht und wird es auch in absehbarer Zeit nicht sein. Denn das instabile Kosovo ist ein Paradies für organisierte Kriminalität. Ihr Tagesumsatz wird auf 1,5 Millionen Euro geschätzt, berichtet die österreichische Zeitung Der Standard. Das organisierte Verbrechen benötige den Nationalismus, sagt Avni Sogiani. Deshalb würden die Kriminellen die nationalistischen Strömungen der Parteien im Kosovo finanzieren. Sogiani ist einer der schärfsten Kritiker der herrschenden Eliten. Er leitet die Organisation KOHU, Wach auf, die gegen Korruption kämpft. Die Regierungen stehen hinter dem organisierten Verbrechen. Deshalb kooperieren sie auch nicht. Wenn die Regierungen des Kosovo und Serbiens zusammenarbeiten würden, dann würden auch Polizisten und Gerichte kooperieren. Und dann könnten sich Gesuchte aus dem Kosovo nicht mehr in Serbien verstecken und umgekehrt. Dazu kommt noch, dass es im Norden des Kosovo keine funktionierenden staatlichen Strukturen gibt. Dort konkurrieren der serbische Staat und der kosovo-albanische miteinander. Dadurch entstehen Parallelstrukturen. Bis vor gut einem Jahr musste sich die Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen mit dieser Gemengelage herumärgern. Seither versucht die EU, den regionalen Politikern beim Aufbau eines Rechtsstaates zu helfen. Bisher offensichtlich mit wenig Erfolg. Die EU wird im Norden des Kosovo oft einfach ignoriert, genauso wie die Institutionen und Gesetze des unabhängigen Kosovo. Regierungskritiker Avni Sogiani bezeichnet die politische Kultur im Kosovo als heuchlerisch. Und er beklagt, dass sich die Vertreter internationaler Organisationen dem angeglichen hätten. Jeder bezeichne den anderen als Freund, kritische Worte würden bei nächster Gelegenheit relativiert. Es ist unmöglich, gegenüber jungen Leuten zu argumentieren, dass sie sich von dieser Mentalität befreien müssen, wenn sie sehen, dass internationale und EU-Vertreter ganz ähnlich handeln. Harte Worte. Seine Frau werde seinetwegen gemobbt, berichtet er. Er und seine Organisation sind isoliert. Ich habe mich bedroht gefühlt, als ich noch ein Umfeld hatte, in dem ich wirken konnte. Nun zerstören sie das Umfeld, in dem sie die Medien und alles andere kontrollieren. Wir sind dadurch sehr schnell harmlos für die Mächtigen geworden. Wir schaden ihnen nicht mehr, denn sie geben uns keine Gelegenheit. Ich war zum Beispiel mal in einer Fernsehtalkshow des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und ich habe meine Argumente gesagt und meine Fakten präsentiert. Diese Sendung ist danach nie wieder gezeigt worden. Der Journalist hat später erzählt, dass der Premierminister ihn nach der Sendung angerufen und gefragt hat, warum er diese Sendung gemacht habe. Die Gesellschaft des Kosovo ist sehr jung, mehr als die Hälfte der Bewohner ist unter 30 Jahren alt. Okay, Ein Café im Zentrum von Pristina. Es gibt Bagels, Zeitschriften liegen aus, viele auf Englisch. Sara Malici geht an Krücken. Sie hat sich den Fuß gebrochen. Die 32-jährige Juristin ist Vorsitzende der Youth Initiative for Human Rights im Kosovo, zu Deutsch der Jugendinitiative für Menschenrechte. Es gibt sie auch in Serbien, in Bosnien, in Montenegro. Die Initiative ist bewusst antinational. Ich glaube, dass es wichtig ist, die jungen Leute unterschiedlicher Nationen zusammenzubringen. Wir sind die erste Generation nach dem Krieg. Wir müssen einander kennenlernen. Denn wir sind vor allen Dingen Nachbarn. Und wir müssen einander besonders dann unterstützen, wenn wir für die gleichen Werte und Ziele kämpfen. In der Jugend liegt das große Potenzial des Kosovo, aber auch ein Problem. Jedes Jahr kommen 28.000 junge Leute auf den Arbeitsmarkt. Bisher haben die meisten keine Chance, eine Stelle zu bekommen. Das Kosovo müsse vor allem die Arbeitslosigkeit bekämpfen, sagen deshalb viele. Sara Malici meint, das allein reiche nicht. Ich glaube, der Schlüssel ist Wissen und dann kommt die wirtschaftliche Situation. Die soziale Entwicklung muss der ökonomischen vorausgehen. Wir sind wirtschaftlich 2-3 Schritte voraus, sozial aber zurück. In diese Richtung zielt auch die Kritik von Afni Sugiani. Ich habe im Ausland mit jungen Leuten studiert, die ins Kosovo zurückgekehrt sind und darum bettelten, einen Platz in diesem Geflecht zu bekommen. Sie wussten, dass diese Strukturen belastet und komplett inkompetent sind, aber sie haben das ignoriert, denn sie wollten ein Stück vom Kuchen abhaben. Das ist wahrscheinlich ein Teil der Mentalität der Kosovaren. Wir sind es gewohnt, parallel zu den Institutionen zu leben. Und wir sind es gewohnt, sehr stark unsere eigenen, individuellen Interessen und die unserer Familien und Clans zu bedienen. Wir funktionieren immer noch als Stämme, als Familien, als Verwandte von jemand anderem. Nicht als Teil einer Gesellschaft, die nun das eigene Land bildet. Ein Bericht von Thomas Franke war das.